so voll. Oh. Dabei gibt es noch Millionen solche Sachen. Was von uns Frauen wissen, ist ja toll. Mit dem Monopol, das kommt noch sehr drauf.